Der große Bruder kommt nicht erst, er ist schon da. Und deswegen wird auch der EU-Vertrag, den Sie uns jetzt hier präsentieren, zu Fass. Während die politischen Handlanger des Chemie- und Pharmakartells ganz Europa in eine Diktatur der Konzerninteressen verwandeln, erwarten Sie von uns, den 400 Millionen Menschen Europas, dieser Diktatur unwidersprochen hinzunehmen. Für eine echte Verfassung eines neuen Europas der Menschen fehlt den EU-Politikern schon längst die moralische Legitimation, obwohl alle wissen, dass nur eine von den Bürgern Europas gebilligte europäische Verfassung die Grundlage eines neuen Europas sein kann. Stattdessen präsentieren Sie Ihren Völkern, den Menschen hier in Österreich, drüben in Deutschland, einen fragwürdigen EU-Vertrag, der keine Grundlage für ein Europa der Menschen ist, sondern ein Europa der Konzerne zementiert. Mehr noch, über diesen von Kartellinteressen diktierten EU-Vertrag soll der Bevölkerung gegenüber eine Pseudo-Legitimation der Brüsseler EU-Strukturen vorgespielt werden. Wenn Sie da mitmachen, dann sagen die, ja, ihr habt euch nicht gewehrt. Ihr habt dem doch zugestimmt. Wenn eure Kinder eines Tages fragen, wie konntet ihr? Hätten wir uns vielleicht mehr schlau machen müssen? Tatsächlich stellt dieser sogenannte EU-Vertrag die juristische und moralische Legitimation eines Orwellschen Europas dar, der dem Pharma-Chemie-Kartell als Freibrief dient, um den Menschen Europas auf Generationen hinaus, nicht nur ihnen, Hab und Gut, ja Gesundheit und Leben abzupressen. Und ich habe dieses mit Bedacht gewählt. Der EU-Vertrag, der uns hier präsentiert wird, ist ein europaweites Ermächtigungsgesetz. Dieselben Interessensgruppen des Chemie-Pharma-Ölkartells, die bereits 1933 in Deutschland die Abschaffung der Demokratie und den Aufbau einer Diktatur finanzierten, sind aktiv dabei, dies ein weiteres Mal zu tun. Diesmal ist der Tatort nicht ein Land, wie damals Deutschland, sondern ein ganzer Kontinent, Europa. Mithilfe ihrer politischen Handlanger, die sich heute auf die führenden Pharma-Exportländer verteilen, neben Deutschland, vor allem Frankreich und Großbritannien, soll Europa in eine Diktatur im Dienste von Kartellinteressen verwandelt werden. Die Methode der Machtergreifung des Kartells sind heute fast eine 1:1-Kopie der Methoden von 1933. Unter dem Deckmantel von Terrorhetze und Durchschürung von Fremdenhass, damals gegen die Mitbürger jüdischen Glaubens, heute gegen die des islamischen Glaubens, wird die Bevölkerung Europas psychologisch so unter Druck gesetzt und systematisch ihre Bürgerrechte beraubt. Das Ermächtigungsgesetz, das den Kartellinteressen europaweit und unbegrenzt Zugriff auf die politische Exekutive sichert, liegt vor. Es ist der EU-Vertrag, der in den nächsten 2 Jahren offiziell in Kraft treten soll.